2012 und 2013. Ihr Herzschlag verlangsamt, ihr schneller. Die Zeit geht Familie zusammen. Sie wächst durch mein Kleinen, atmet jetzt schwerer und lässt sich fallen. Das Licht kommt näher, der Tunnel wird weiter. Schmerzen verschwinden, Beine werden leichter. Die Stimmung ist heiter, um meinen Nachwuchs zu feiern. Und so bemerkt es fast keiner. Denn ihr Lächeln ist mehr als Zufriedenheit, weil sie sieht, das Kind wird voller Liebe sein. Und so lässt sie los im Kreis ihrer Liebsten und schenkt den Rest ihrer Kraft meiner wachsenden Familie. Denn wo einer kommt, lässt ein anderer los. Denn neben dem Leben steht doch immer der Tod. Hinter der Sonne folgt doch immer der Mond. Egal was wir tun, Karma ist groß. Wo einer Trauer spendet auch einer Trost. Und wo einer fällt, kommt ein anderer hoch. Wer Gutes tut, wird auch mit Gutem belohnt. Auch nach dem Tod, Karma ist groß. Nachts auf der Autobahn, im Sekundenschlaf. Er träumt vom Leben und denkt über seine Kumpels nach. Überstreikt und warum er so unfair war. Dem Leben viel zu undankbar. Also betet er die letzten Sekunden. Zeitlupe, sein Wagen überschlägt sich mit 100. Nur noch eine gute Tat oder ein Wunder, als langsam vergessen zu werden nach einem Unfall. Und sie wartet ein Jahr auf einen Spender. Doch Räder drehen sich nur, wenn man auch Geld hat. Und das, obwohl sie so ein guter Mensch war, sogar in den Momenten, wenn das Leben ungerecht war. Sie flüstert ihr Gebet Richtung Sternenhimmel. Möge der Mond ihr einen Engel schicken und er kommt. Ihr neues Herz schlägt mit Kraft, danke an den Mann aus dem Wrack. Denn wo einer kommt, lässt ein anderer los. Denn neben dem Leben steht doch immer der Tod. Hinter der Sonne folgt doch immer der Mond. Egal was wir tun, Karma ist groß. Wo einer Trauer spendet auch einer Trost. Und wo einer fällt, kommt ein anderer hoch. Wer Gutes tut, wird auch mit Gutem belohnt. Auch nach dem Tod, Karma ist groß. Und egal wann es kommt, glaub mir, irgendwann kommt es. Alles, was du warst, steht dann auf deinem Konto. Warst du gestern ein Schwein, bist du morgen der Kopflos. Aber warst du ein Engel, steigst du zu Gott hoch. Alles gleicht sich auf, denn Minus um Minus macht Plus. Und wem zu viel nicht genug ist, hat Frust. Und egal welchen Weg das Leben mir bereithält, es hat einen Grund. Denn wo einer kommt, lässt ein anderer los. Denn neben dem Leben steht doch immer der Tod. Hinter der Sonne folgt doch immer der Mond. Egal was wir tun, Karma ist groß. Wo einer Trauer spendet auch einer Trost. Und wo einer fällt, kommt ein anderer hoch. Wer Gutes tut, wird auch mit Gutem belohnt. Auch nach dem Tod, Karma ist groß.